Ich fliege meine Kohle und penne gerade ein. Fliege durch mein Fenster, ein fetter flacher Stein. 100.000 Scherben liegen in meinem Bett. Soll man dazu sagen, so finde ich nicht nett. Ich greife mir meinen Basie und renne hinaus. An meiner Häuserwand steht Nazis raus. Die Reifen von meinem Auto, die sind natürlich platt. Ich stutze, weil es normalerweise auch Scheiben hat. Die Bullen brauchen dann bis morgen um vier. Nichts da redet, kein Nachbar mehr in mir. Doch war die Sache auch etwas fies. Grinse ich in mich rein, lache süß. Die Liebe tief vor, sucht jeder Streit. Das passt mir wirklich gut, ich hab grad Zeit. Die Liebe tief vor, steht auf Gewalt. Deshalb sehen wir uns bald. Dürft ihr leider nicht hören. Polizei, Gutachter, wird's daran stört. Kann uns so viel sagen, mein liebes Klassenvolk. Mission, die darauf folgte, war ein voller Erfolg. Das ist, was ihr der Friedensarbeit versteht. Doch ich glaub, die Zeckenverzicht, okay. Die Liebe tief war, sucht wieder Streit. Das passt mir wirklich gut, ich hab grad Zeit. Die Liebe tief war, steht auf Gewalt, deshalb sehen wir uns bald. Ich hab grad Zeit. Die Liebe, die Farbe steht auf.